Lieber Peter Dehust, lieber Dr. Pfeiffer, liebe Freunde, so darf ich Sie, glaube ich, nach so vielen Jahren des Zusammenwirkens ansprechen. Und Freundinnen, sagt einer. Wenn es nicht so missverständlich wäre, würde ich das genauso sagen. Ja. Nachdem so viel Gutes über mich zu hören war, da habe ich jetzt schon ganz rote Ohren. Und nun gibt es ja zwei Möglichkeiten, auf so etwas zu reagieren. Entweder man sagt, ich bin so beschämt, ich weiß gar nicht, wie ich das verdient habe. Oder man sagt, der Redner hat noch etwas vergessen. Ich will weder das eine noch das andere tun, sondern vielleicht mal kurz rekurrieren, weil ja Reden und Schreiben ist zwar ein gewaltiger Unterschied. Man soll nie eine gute Rede mit einem guten Artikel verwechseln und vice versa. Aber beides hat mit Sprache zu tun und beides gehört insofern zusammen. Und wie bin ich nun zur Politik gekommen und zur Publizistik? Das war eine sprachliche Frage, die heute vielleicht etwas kurios wirkt, aber gerade deshalb erzähle ich sie. Ich war 14 Jahre alt, Schüler, hatte eigentlich nur Flausen im Kopf. Und da gehe ich bei uns durch die Wohnstraße und sehe Plakate hängen, rote Plakate mit einem weißen Kreis und drei Buchstaben drin. Und auf den Plakaten war zu lesen, man kann wieder wählen. Nun hatte ich in der Schule gelernt, dass man in Deutschland ja seit 1949 frei wählen kann. Warum steht jetzt auf den Plakaten im Jahr 1966, man kann wieder wählen? Ich habe meinen Vater gefragt, ich habe meine Mutter gefragt, ich habe meine Onkel gefragt, keiner konnte mir darauf eine Antwort geben. Mich beschäftigte diese Frage aber und eines Tages war auf so einem Plakat unten ein Aufkleber, der lud zu einer Veranstaltung. Und da sagte ich mir, wenn ich dort zur Veranstaltung gehe, erfahre ich wohl, was hinter diesem sibyllinischen Satz sich verbirgt. Ja, ich war nach der Veranstaltung davon überzeugt, dass man in Deutschland wieder wählen kann. Und zwar anders als im Staatsbürgerkundeunterricht, sondern gemeint war natürlich, endlich sind wieder Parteien auf dem Stimmzettel, die sich inhaltlich, politisch voneinander unterscheiden. Jedenfalls eine dieser Parteien, die dort antritt, hat eine andere ideologische, geistige Grundlage als die, die damals noch in Bonn regierten. Das war quasi mein, wenn ich das etwas überzogen ausdrücken darf, mein Erweckungserlebnis als 14-Jähriger. Ich habe daraus aber noch etwas anderes gelernt. Man sollte sich in der Politik, in der Werbung, nicht allzu abstrakt ausdrücken. Das, was für unser einen völlig klar ist, das ist oft für die Bürger unerfindlich, weil sie nicht unser Hintergrundwissen haben, weil sie nur oberflächlich Zeitung lesen oder weil sie ihr Weltbild aus der Tagesschau und heute beziehen. Das war also der Anfang. Den Rest hat ja dann Peter Dehust sehr schön aufgelistet unter freundlicher Außerachtlassung der vielen Misserfolge, negativen Erfahrungen, Nackenschläge, die man natürlich in einer 45-jährigen politischen Tätigkeit im rechten Lager natürlich automatisch bekommt. Aber wie heißt es so schön, was einen nicht umbringt, das macht einen nur noch härter. Nun werden Sie sagen, warum sagt er so etwas, wo er sich doch ins Privatleben zurückziehen will. Meine beiden Laudatoren waren sehr zurückhaltend in diesem Punkt. Liebe Freunde, ich mag das hier jetzt coram publico nicht ausbreiten, aber ich bin gesundheitlich angeschlagen. Und aus dieser Situation heraus habe ich mich entschieden, kürzer zu treten. Das war also nicht Jux und Dollerei, weil ich mich plötzlich nicht mehr wohlfühle in diesem Kreis oder weil schon alles gesagt ist. Nein, nein, sondern ich stand vor der Frage, wie kann ich meine letzten Lebensjahre, in Anführungszeichen, noch so gestalten, dass es gesundheitlich einigermaßen geht. Aber wie gesagt, ich will nicht klagen, sondern ich wollte das an dieser Stelle erwähnen, weil sonst der falsche Eindruck entstehen könnte, ich sei einfach nur lustlos geworden. Im Übrigen ist es natürlich sehr schön, wenn man heute so viele positive Adjektive hier hört. Normalerweise ist man es als Rechter, als deutscher Patriot ja gewöhnt, dass man ganz andere Dinge zu hören bekommt. Rechtsextremist, Neonazi, Fremdenfeind, Ausländerfeind, wie die Begriffe alle lauten. Als ich unlängst umgezogen bin, das ist übrigens auch eine Folge gewisser Probleme, als ich umgezogen bin, musste ich meine Bibliothek ausmisten und ich habe dort 47 Bücher dem Wertstoffhof zugeführt, 47 Bücher, die sich nur mit der deutschen Rechten beschäftigten, Bücher, die eine einzige Schimpftirade waren, mit allen Negativbegriffen, die man auf politisch Andersdenkende anwenden kann. Und wenn man das alles gelesen hat, wenn man das noch einmal vor dem geistigen Auge Revue passieren lässt, dann ist es natürlich sehr ungewohnt, was hier heute von Peter Dehus und von Dr. Pfeiffer gesagt worden ist. Nun haben sich in den letzten Jahren die Dinge allerdings gewandelt. Und das ist gut so, wie mal ein großer Berliner Politiker gesagt hat. Er meint etwas anderes. Die Dinge, die haben sich gewandelt. Über viele Jahre hat man der deutschen Rechten ja einen gleichberechtigten Diskurs streitig gemacht, gar nicht zuerkannt. Man hat gesagt, diesen bösen Leuten, denen dürfen wir kein Forum bieten. Was mich schon damals immer verwundert hatte, denn wenn wir wirklich so dumm, so einfältig, so intellektuell dürftig wären, warum hat man uns dann nicht öffentlich vorgeführt? In 10, in 20 Diskussionen mit möglichst großem Publikum, abends im Fernsehen, um zu verdeutlichen, wie dumm wir sind und wie wenig wir imstande sind, die normale Bevölkerung anzusprechen. Aber nein, es hieß immer, kein Forum bieten. Und das war möglich, weil wir ein Medienkartell in Deutschland hatten und teilweise oder im Großen und Ganzen noch immer haben. Ein Medienkartell, dessen Journalisten sich als Goalkeeper verstehen. Goalkeeper, Torwart aus dem Englischen. Goalkeeper, die die Aufgabe haben, unerwünschte Nachrichten, missliebige Kommentare vom Tor fernzuhalten, vom Publikum fernzuhalten. Und so war es natürlich möglich zu sagen, wenn wir diesem oder jenem Rechten kein Auditorium bieten, dann kann er auch keine Argumente vortragen und die ganze Sache, die erledigt sich. Wir sprechen nicht mit ihnen, sondern wir sprechen nur über sie. Wir veröffentlichen über sie Bücher, aber wir gewähren ihnen zum Beispiel keinen Raum für Interviews in der Tagespresse oder gar in den öffentlich-rechtlichen Medien. Das ist durch das Internet anders geworden. Nun war das mit dem Internet ja auch eine schleichende Entwicklung. Es hatten ja nicht plötzlich alle Zugang zum Internet. Es hatten nicht alle plötzlich einen Computer zu Hause stehen. Der eine war etwas früher dran und der andere etwas später. Heute haben nahezu alle den Internetzugang. Aber das Internet, liebe Freunde, das ist eine wirkliche Revolution. Nicht nur im Technologischen, sondern eine Revolution auch in der Frage der Kommunikation. Denn diese Goalkeeper-Funktion der Journalisten, die wird jetzt in Frage gestellt, weil jeder von uns hier im Raum sich im Internet über gewisse Dinge informieren kann, die ihm andere sonst vorenthalten würden. Und aus dieser Funktion des Internets heraus war es dann auch möglich, eine neue Partei aufzubauen. Und hier komme ich nochmal auf meine eigene Lebenserfahrung zurück. Früher waren Menschen unserer Gesinnung, die parteipolitisch etwas erreichen wollten, darauf angewiesen, Flugblätter zu drucken und zu verteilen, Plakate aufzuhängen und vor allen Dingen Veranstaltungen durchzuführen, von Kiel bis Konstanz, kreuz und quer durchs Land. Und trotzdem gelang es natürlich nicht, eine nennenswerte Zahl von Bürgern zu erreichen. Manchmal waren auf einer Veranstaltung nur 20 Leute, manchmal 200 und wenn es mal gut ging, waren 2000 Leute da. Aber der Aufwand war ein ganz enormer und er musste immer innerhalb weniger Monate im Wahlkampf geleistet werden, so dass es praktisch unmöglich war, die Abwehrfront der Etablierten zu durchbrechen. Und es gibt ja einige im Raum, die das ja selber miterlebt haben. Als ich unlängst meine alten Terminkalender anlässlich des Umzuges sichtete, da habe ich festgestellt, dass ich selber im Jahr, in einem besonders intensiven Jahr, rund 200 Rednerauftritte hatte. Da war jeder zweite Tag mit irgendetwas, mit irgendeinem Auftritt versehen. Und diese Auftritte, die wurden ja auch nicht bezahlt, weil mancher vielleicht glaubt, ach Gott, das ist so wie ein Opernsänger, ne? Der kriegt da dann eine Gage. Sondern nein, die Redner, und das betrifft ja nicht nur mich, sondern es haben ja auch andere gesprochen, die Redner, die waren unentgeltlich unterwegs, sie mussten ihre Übernachtung meistens selber bezahlen, manchmal kriegten sie ein kleines Fahrgeld, manchmal auch nicht. Das war also wirkliche Kernerarbeit, um irgendetwas zu erreichen. Und hin und wieder gab es auch mal Erfolge. Peter Dehus hat darauf hingewiesen, 1989 hier in Bayern bei der Europawahl die 14,6% nur erreicht mit Rednerauftritten, Plakaten und Flugblättern, ohne Fernsehauftritte, ohne Internet. 14,6% im größten Bundesland, das war schon etwas. Und wir hatten 1989 auf Bundesebene bei der Europawahl 7,1%. Das entspricht genau, oder entsprach genau dem Wahlergebnis der AfD bei der letzten Bundestagswahl. Mittlerweile sind aber 25 Jahre vergangen. Die AfD verdankt ihren Aufstieg, und das werfe ich ihr nicht vor, im Gegenteil, verdankt ihren Aufstieg der Existenz und den Möglichkeiten des Internets. Denn rechte Parteien haben ja kaum mehr die Möglichkeit, Versammlungsräume zu kriegen. Daran hat sich auch wenig geändert. Sicher dort, wo man in den Landtagen und im Bundestag sitzt, dort gibt es hin und wieder öffentliche Räume. Aber private Wirte, die werden unter Druck gesetzt. Und es gibt also, es hätte heute auf diesem Weg wäre es nicht möglich gewesen, das zu tun, was die AfD jetzt mittlerweile erreicht hat. Ja, die anderen Parteien sind darüber natürlich entsetzt. Sie haben zunächst geglaubt, dass das Internet eine Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit für sie darstellt, den öffentlichen Meinungsbildungsprozess zu beeinflussen. Die Vorstellung, dass da plötzlich neue Kräfte am Werk sind, die war ihnen völlig fremd. Man ist ja ohnehin von dem Gedanken immer befangen gewesen, alles was aus Amerika kommt, das ist gut, das müssen wir zunächst einmal bejubeln und jetzt ist der Katzenjammer groß und das Internet wird dargestellt als ein riesiger Gefahrenraum und die Tatsache, dass dort nicht konforme Stimmen zu Wort kommen, die wird als völlig unverständlich und fast schon kriminell dargestellt. Denn unsere Etablierten sind, und vor allen Dingen die sie begleitende Journalie, sind von einer Mentalität erfüllt, die Gerhard Polt mal so schön auf den Satz gebracht hat, wozu brauchen wir eine Opposition? Wir sind doch schon eine Demokratie. Und wer mit einem solchen Selbstbewusstsein oder Bewusstsein in die politische Auseinandersetzung geht, der ist fassungslos, wenn er einmal andere Stimmen zu hören bekommt und wenn er dann auch noch merkt, dass diese anderen Stimmen auf Beifall stoßen, und zwar auf sehr breiten Beifall, entsprechend größer wird dann das Entsetzen. Aber diese Demokratiesimulation, von der Gerhard Polt sprach, die verliert nun beträchtlich an Glaubwürdigkeit und Anziehungskraft. Und hier ist das Wort Emanzipation wirklich mal angebracht. Der Bürger emanzipiert sich von den medialen Bevormundern, die er bisher ertragen musste. Man ist nicht mehr abhängig von dem, was die Offizialmedien so von sich geben. In der Süddeutschen Zeitung wurde am 20. August dieses Monats, also vor einer Woche, nicht ganz einer Woche, wurde übers Internet geklagt, ich habe mir das mal aufgeschrieben, wörtlich, dessen Möglichkeiten nutzen vor allem hyperaktive rechte Aktivisten, die einen riesigen Resonanzraum aufgebaut haben, ohne den die AfD nie ihre Stärke erreicht hätte. Plötzlich also gilt das Internet als Teufelswerk, als Gefahrenquelle sondergleichen. Und ausgerechnet diejenigen, die in den letzten Jahrzehnten ein Orwellsches Überwachungssystem sondergleichen installiert haben und nach Stasi-Manier über jeden Meinungsabweichler eine Akte führen, ausgerechnet diese Leute sorgen sich jetzt um Datenschutz. Sie wollen uns vor Echokammern und Filterblasen bewahren, so als seien sie nicht selber die eifrigsten Fabrikanten von Filterblasen und Echokammern. Vielen Dank für so viel geheuchelte Fürsorge. Es wärmt uns das Herz, wenn nun notorische Lügner vor Fake News warnen. Da spricht wahre Expertise. Ach ja. Ach ja, auch vor Verschwörungstheorien will man uns bewahren. Ein löbliches Unterfangen. Vielleicht fängt man gleich mit jener Theorie an, wonach sich Donald Trump und Wladimir Putin insgeheim verschworen haben, die USA ins Unglück zu stürzen, Europa zu spalten und womöglich die ganze Welt ins Unglück zu stürzen. Nagelneu ist der Verschwörungswahn ja nicht. Schon 1946 in Nürnberg wurde deutschen Politikern, Diplomaten und Wirtschaftsführern Verschwörung gegen den Frieden vorgeworfen. Ich habe noch nie gehört, dass die, die heute gegen Verschwörungstheorien anrennen, gegen angebliche Verschwörungstheorien anrennen, dass die jemals Kritik an diesem Anklagepunkt, Nürnberger Anklagepunkt von 1946, geübt hätten. Nein, man ist ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass sich die Elite Deutschlands verschworen hatte, den Frieden zu zerstören, weltweit zu zerstören. Aber natürlich, Verschwörer sind immer die anderen. Wenn Herr Soros und seine fünfte Kolonne in diversen Ländern den Umsturz betreiben, dann ist das natürlich völlig normal. Man nennt es zivilgesellschaftliches Engagement, betrieben von einem Philanthropen und Altruisten. Nichts von Verschwörung, alles in bester Ordnung. Wenn aber die betroffenen Länder Einblick nehmen wollen in die Bücher der Soros-Filialen, dann ist das Protestgeschrei groß, wo man doch so gar nichts zu verbergen hat. Umso heftiger wittert man bei anderen die große Weltverschwörung, zum Beispiel die der Populisten. Lassen Sie mich einen Moment bei diesem Begriff verweilen. Er ist ja relativ neu. In älteren Wörterbüchern, in älteren Lexika findet man ihn überhaupt nicht. Populismus leitet sich ab vom Populos, dem lateinischen Wort für Volk. Populismus ist also, sprachlich korrekt gedeutet, eine am Volkswillen und am Volksinteresse ausgerichtete Handlungsweise. Eigentlich sollte dies in einer Demokratie, sprich Volksherrschaft, selbstverständlich sein, zumindest nicht ungewöhnlich. Gleichwohl ist es den Inhabern der Deutungshoheit gelungen, aus einem etymologisch unverdächtigen Wort eine rhetorische Totschlagvokabel zu machen. Der Populismus hat gewissermaßen den Extremismusvorwurf abgelöst. Letzterer hat sich im Laufe der Jahre reichlich abgenutzt, so wie Neonazi. Die Zahl der Menschen, die schon mit diesen Schmähungen bedacht wurden, ist mittlerweile so groß, dass sich die davon noch nicht Betroffenen fast schon diskriminiert vorkommen müssen. Im Ernst hat sich noch etwas anderes herausgestellt. Übers Internet kann jeder prüfen, ob eine Meinung wirklich abseitig und extrem ist oder aber nachvollziehbar und diskutabel. Es ist ja noch ein Unterschied, liebe Freunde, und den darf man nie aus den Augen verlieren. Natürlich kann man zu politischen Fragen unterschiedlicher Meinung sein. Das gehört zur Demokratie dazu. Deshalb vertreten wir ja die Meinungsfreiheit so entschieden als Gesellschaft für freie Publizistik. Aber, und das ist das Entscheidende, nicht jede abweichende Meinung ist extrem und nicht nachvollziehbar. Und es wird der Eindruck erweckt, alles, was von rechts kommt, das ist so abseitig, dass man darüber gar nicht diskutieren kann. Die Grenzen des Sagbaren sind verschoben worden, schrieb kürzlich die Süddeutsche Zeitung, ein Leib- und Magenblatt. Ja, aber wer verfügt denn über die Grenzen des Sagbaren? Es muss in einer Demokratie, in einem freiheitlichen Staatswesen alles möglich sein zu sagen, liebe Freunde, es sei denn, es sind Aufrufe zur Gewalt, es sind Aussagen, die so gemeinschaftsschädlich sind, dass man sie einschränken muss. Und das ist ja eigentlich im Grundgesetz und in unseren Gesetzgebungen der Fall. Der Volksverhetzungsparagraf 130, von dem hier schon die Rede war, der bricht eigentlich mit der freiheitlichen Grundlage des Grundgesetzes. Jetzt ist es so, dass jeder Bürger im Internet sich ein eigenes Bild machen kann, ob eine Aussage so verrückt ist, dass er, der sich informierende Bürger, diese Aussage auch so empfindet. Und was stellt sich heraus? Aha, da übt einer Kritik am Asylmissbrauch. Ist das wirklich so abseitig und radikal, dass man darüber nicht debattieren kann? Und so ist eine neue Situation entstanden, die es notwendig gemacht hat, die Begriffe ein klein wenig zu variieren und auszutauschen. Wenn ich sage, jemand ist extrem, in dem Wort schwingt schon mit, er stellt eigentlich gar keine Gefahr dar, denn wenn etwas extrem ist und randständig, ist das natürlich nicht mehrheitsfähig. Nun sieht man aber, dass viele der Positionen, die wir immer schon vertreten haben, durchaus auf breiteste Zustimmung stoßen und von Fall zu Fall sicherlich auch mehrheitsfähig wären. Und deshalb sagt man nun nicht mehr Extremismus, sondern man sagt Populismus. Da schwingt die Anerkenntnis mit, unfreiwillig mit, ja, solche Gedanken sind populär, also auch wieder vom Populus abgeleitet, sind populär und deshalb besonders gefährlich. Noch vor 4 Jahren schrieb die Bundeszentrale für politische Bildung, auch das kann man im Internet nachlesen, ich zitiere, Populismus ist ein häufig genutzter Begriff. In der politischen Auseinandersetzung taucht er als Stigmawort auf, um andere Politiker oder Parteien zu diffamieren. Ein Stigmawort, ein Stigmatisierungswort. Damit ist eigentlich alles gesagt. Aber vielleicht sollte man dann noch folgende Frage stellen. Wenn der Populismus so schlimm ist, also die Bezugnahme auf das Volk, was ist dann eigentlich das Gegenteil von Populismus, von populistisch? Ja, da kommt nur in Betracht volksfeindlich bürgerfern, arrogant, selbstherrlich. Es gibt kein anderes Gegenwort zu Populismus. Sie werden es nirgendwo finden. Und bei anderen Dingen gibt es immer ein Gegenwort. Gut und böse, hell und dunkel. Ich brauche diese Reihe hier nicht zu vervollständigen, Sie wissen es selber. Beim Populismus ist es anders. In diesem Zusammenhang ist zuweilen ja auch von Elitenherrschaft die Rede. Also wir sind nicht mehr eine reine Basisdemokratie oder überhaupt eine Basisdemokratie, sondern wir haben an der Spitze des Landes eine Elite und diese Elite weiß am besten, was für dieses Land gut ist. Also Elitenherrschaft, mir erscheint dieses Wort viel zu wohlwollend, weil ich von Eliten, was Geist und Charakter betrifft, eine andere Vorstellung habe. Richtig ist, wir werden von mediokren Parteifunktionären beherrscht und gegängelt und ihre Paradedisziplin ist der Karrieredreisprung. Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Das ist keine Elite. Und dieser Dreisprung führt in aller Regel an allem vorbei, was nach ordentlicher Arbeit riecht. Im Grundgesetz steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Es ist eine Wunschvorstellung, keine Sachverhaltsbeschreibung. Längst hat sich unser System zu einer Oligarchie entwickelt, zur Herrschaft einer relativ kleinen Kaste, Priesterkaste, und die denkt in erster Linie an sich selber, predigt Sonntagsdemokratie und sorgt werktags fürs Gegenteil. Womit wir jetzt mal den Bereich des Theoretischen verlassen wollen und uns Frau Merkel zuwenden. Frau Merkel ist in der Tat völlig desinteressiert an Volkes Stimme, desinteressiert zum Beispiel an der Tatsache, dass ihre Flüchtlingspolitik, wobei ja schon dieses Wort kritisch zu hinterfragen wäre, handelt es sich überhaupt um Flüchtlinge, um wirkliche Flüchtlinge? Vor was flüchten sie? Frau Merkel nimmt nicht zur Kenntnis, dass ihre Flüchtlingspolitik von der Mehrheit der Deutschen abgelehnt wird. Ja, Frau Merkel bringt sogar das Kunststück fertig, nicht einmal an der Meinung ihrer eigenen Partei in dieser Frage interessiert zu sein. 2016 forderte der CDU-Parteitag bei der doppelten Staatsbürgerschaft wieder zur Optionspflicht zurückzukehren. Und was tat die Kanzlerin? Sie erklärte in aller Öffentlichkeit völlig ungeniert, dass sie erstens anderer Meinung sei und dass sie zweitens gar nicht daran denke, den Parteitagsbeschluss ihrer eigenen Partei in Regierungshandeln umzusetzen. Salopp ausgedrückt, eure Meinung interessiert mich einen Dreck. Es wird noch kurioser. Auch an ihrer eigenen Meinung ist Frau Merkel zuweilen nicht länger interessiert. Noch 2010 hatte sie auf dem Deutschlandtag der Union festgestellt, Multikulti ist gescheitert, so wörtlich, absolut gescheitert. Originalton von Frau Merkel. Damals, 2010, lag die Zahl der Asylanträge bei jährlich 50.000. 5, 6 Jahre später, als die Asylanträge dann in die Millionen gingen, tönte dieselbe Frau Merkel, wir schaffen das. Wie bitte? Je höher die Zuwanderungszahlen, desto geringer die Probleme. Hat man das in der DDR beim Physikstudium gelernt? Von rechter Seite aus hat man bei Zeiten vor den negativen Folgen eines ungezügelten Massenzuzugs gewarnt. Und da kommt das ins Spiel, was Peter D. Hust erst schon angedeutet hat. Alle unsere Artikel, übrigens nicht nur meine, sondern es gab viele sachkundige Kommentatoren in unserem Bereich, alle haben gesagt, dass eine laxe, liberalistische Asylpolitik wie ein Magnet wirkt, und mittel- und langfristig Millionen von Afrikanern und Asiaten anlocken muss, und zwar nach Europa, ins Herz Europas, dort, wo die Sozialsätze am höchsten sind. Denn darum geht es doch. Die Leute kommen doch nicht, weil wir als Deutsche ihnen so sympathisch sind oder weil sie angetreten sind, unser Rentensystem zu retten. Die Leute kommen, weil sie wissen, das ist auch eine Wirkung des Internets, hier sind die Sozialsätze am höchsten und hier gibt es die Politiker, die nicht länger bereit sind, die Grenzen des eigenen Landes zu schützen und die einheimische Gesetzgebung vor Ausbeutung zu bewahren. Das hat sich rumgesprochen bis an die Ufer des Nils. Und was dann das Wort Willkommenskultur betrifft, es ist ja jetzt schon nicht mehr so häufig in aller Munde wie noch vor 3-4 Jahren, wo wir alle zu einer Willkommenskultur verdammt wurden und man uns vorgegaukelt hat, dass die Deutschen vor Freude schier aus dem Häuschen sind, dass sie noch 1 Million oder 1,5 Millionen zusätzlicher Leistungsempfänger ins Sozialnetz bekommen. Was die Willkommenskultur betrifft, da sollte man sich mal, ich glaube einer der Redner, Herr Clement hat das erst schon angedeutet, da sollte man sich mal mit einem Indianer unterhalten, was Willkommenskultur wirklich bedeutet. Übrigens hat auch das wenig mit dem syrischen Bürgerkrieg zu tun. Der syrische Bürgerkrieg, der war ein Brandbeschleuniger, aber diese Entwicklung, die hatte sich schon vorher gezeigt, in Ansätzen gezeigt und als dann klar wurde, dass man unter dem Tarnmantel eines Syrers nach Deutschland kommt, da waren natürlich alle plötzlich Syrer und man konnte sich wundern, wie viele Neger in Syrien leben. Übrigens sage ich bewusst Neger, nicht weil ich Menschen schwarzer Hautfarbe abwerten will, weil ich der Meinung bin, dass Weiße von Haus aus höher stehende Menschen sind, sondern ich lasse mir ungern vorschreiben, wie ich ein Sachverhalt darzustellen habe. Und ich vermag auch keinen Unterschied zu erkennen, einen Wertungsunterschied, ob ich sage Schwarzer oder Neger. Oder wo ist denn der Unterschied, wenn ich nicht mehr sage Zigeuner, sondern Sinti und Roma? Ich bitte Sie. In den deutschen Kulturerscheinungen, es war erst von Oper und Operette die Rede, also in der Operette der Zigeunerbaron oder in anderen deutschen Theaterstücken und musikalischen Bühnenwerken, da haben die Zigeuner bei Weitem nicht so einen schlechten Ruf und eine so schlechte Darstellung wie in anderen Bereichen der Gesellschaft, wo sie eben nicht nur tanzen und singen, sondern andere Dinge tun, die ich hier nicht näher beschreiben will. Es war auch die Rede in diesem Zusammenhang von Claudia Roth, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Peter Dehust hat schon erwähnt, ich hatte die Freude, der Dame 5 Jahre lang vis-à-vis gegenüber zu sitzen. Wirklich vis-à-vis, wir schauten uns immer an. Also ich will nicht despektierlich sein, aber es gibt schönere Anblicke. Aber ich würde diesen Anblick gerne ertragen, wenn diese Frau ihrem Amt gerecht würde. Nämlich als Bundestagsvizepräsidentin ist sie eine der höchsten Repräsentantinnen dieses Landes. Und diese Frau läuft höchstpersönlich mit einem Banner herum, nie wieder Deutschland. Und man sah sie auf einer Anti-AfD-Demonstration, bei der skandiert wurde, Deutschland verrecke, Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Verzeihung, ich muss das hier so deutlich sagen, wie es auf der Demonstration vorgetragen wurde. Auch auf mehrfache Befragung wollte sich Roth von diesen Ungeheuerlichkeiten nicht distanzieren. Ich hatte unlängst noch eine Fernsehsendung gesehen im Bayerischen Rundfunk, da gibt es sonntags morgens so eine Art Frühschoppen und dort hat der Schauspieler Halmer die Frau Roth nochmal kritisch darauf angesprochen und die Frau Roth hat dann gesagt, nein, sie ist auch heute nicht bereit, sich zu distanzieren, denn diese Rufe seien ja nicht von ihr ausgegangen, sondern diese Rufe, die seien von anderen auf der Demonstration getätigt worden. Nun stellen Sie sich vor, unser einer wäre auf einer Demonstration mitgelaufen, auf der es geheißen hätte, Israel, du mieses Stück Scheiße, Israel, verrecke. Auch wenn ich selber diesen Ruf nicht in den Mund genommen hätte, aber ich hätte mich mein ganzes Leben lang von diesen Parolen distanzieren müssen. Nur Frau Roth distanziert sich nicht. Und jetzt kommt das darüber hinaus mindestens genauso skandalöse. Dieselbe Frau Roth erhielt im Dezember 2014 den Bayerischen Verdienstorden. Für solche Aussagen, oder? Und aus wessen Hand erhielt sie ihn? Aus der Hand eines CSU-Ministerpräsidenten namens Horst Seehofer. Und mit Unionsstimmen wurde Roth im Amt als Parlamentsvize bestätigt, während der AfD-Kandidat Albrecht Glaser mehrfach durchfiel, weil er es gewagt hatte, den Islam zu kritisieren. Da kann ich auch jeden nur diesen Vorgang ins Gedächtnis zurückrufen, der sich vielleicht mit dem Gedanken trägt, also sicher in diesem Kreis nicht, aber außerhalb dieses Kreises, mit dem Gedanken trägt, bei der Bayerischen Landtagswahl vielleicht CSU zu wählen, weil doch der Herr Seehofer so ein tolles Scheingefecht mit der Frau Merkel gefochten hat. Nein, unter Seehofer geht der ganze Schlendrian so weiter wie bislang. Da ändert sich überhaupt nichts. Als es jetzt darum ging, sogenannte Flüchtlinge aus irgendeinem Mittelmeerschiff rauszuholen und auf Europa zu verteilen, da war Herr Seehofer einer der Ersten, gesagt hat, ja, ich möchte auch 60 davon haben. Das ist eigentlich ungeheuerlich. Aber das hat in Bayern oder auch in Deutschland immer wieder funktioniert. Die CSU, ein unglaubliches Maulheldentum. Und wenn es darum geht, die Dinge in praktische Politik umzusetzen, dann ist nichts mehr zu hören. Also wie wir früher in den Reden gesagt haben, also der bayerische Löwe Strauß, der brüllt in München und landet dann als Bettvorleger in Bonn. Ja, aber eine schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ist uns glücklicherweise erspart geblieben. Frau Merkel wäre sie ja ohne Bedenken eingegangen. Sonst wäre Roth womöglich schon Innen- oder Außenministerin. Ja. Doch zurück zu Merkel. Der Schaden, den diese Frau seit 13 Jahren anrichtet, ist unermesslich und in manchen Bereichen irreparabel. Man glaubt ja gemeinhin, dass 1945 die größte Katastrophe der deutschen Geschichte war. Aber niedergebombte Städte und zerstörte Fabriken, liebe Freunde, lassen sich wieder aufbauen. Aus einem Trümmerfeld haben sich die Deutschen zum Wirtschaftswunder aufgerappelt. Was jedoch, wenn es an die ethnische und kulturelle Substanz eines Volkes geht? Manche Entwicklungen lassen sich einfach nicht rückgängig machen. Die lassen sich vielleicht ein klein wenig begradigen, aber sie lassen sich nicht total rückgängig machen. Schon haben fast 20% der Bundesbürger einen sogenannten Migrationshintergrund. 20%. Hinzu kommen noch etwa 11 Millionen Ausländer in Deutschland ohne deutschen Pass. Zusammen ergibt das mehr als 30 Millionen. 30 Millionen von 82 Millionen. Sie sehen, von welchen Dimensionen wir hier reden. Ist es da wirklich unstatthaft, von einer Umvolkung zu reden oder von einem Bevölkerungsaustausch? Da heißt das, wer das tut, wie teilweise AfD-Politiker, wer das tut, der kreiert eine Verschwörungstheorie. Ist es wirklich eine Verschwörungstheorie? Und weiter gefragt, in welcher Denktradition vollzieht sich dieser Prozess? 1943 forderte der US-amerikanische Anthropologe Ernest Hutten, nicht-deutsche Bevölkerung in Deutschland anzusiedeln und Mischehen zu fördern, mit dem Ziel, den vermeintlichen Volkscharakter der Deutschen zu zerstören. Hutten war nicht irgendein randständiger Spinner, sondern hochdekorierter Harvard-Professor, einer der führenden Wissenschaftler seines Landes. Sie können das ohne Mühe anhand seines Wikipedia-Eintrages im Internet feststellen. Ich will nicht behaupten, dass Frau Merkel bei Hutten in die Lehre gegangen ist. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. Entscheidend ist, dass die praktischen Folgen ihrer Politik dem entsprechen, was sich Hutten vorgestellt hat. Deutschland verändert sich grundstürzend. Es hat mit dem Land unserer Väter und Mütter immer weniger zu tun. Freuen würde sich Hutten auch über die linken Aufkleber und Plakate, auf denen zu lesen ist: Ausländer, lasst uns mit diesen Deutschen nicht allein. Soll heißen, bitte kommt in hellen Scharen und macht aus Deutschland etwas anderes. Allzu gern tarnt sich dieser Gedanke hinter humanitären Floskeln. Da gondeln deutsche Linksextremisten, um nichts anderes handelt es sich. Deutsche Linksextremisten gondeln als Shuttle-Service durchs Mittelmeer und vollenden das Werk krimineller Schleuserbanden. Angeblich geht es um Lebensrettung. Aber seltsamerweise schlägt sich dieser Humanitätsboom nicht überall nieder. Oder explodieren Mitgliederzahlen und Spendenaufkommen bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, DLRG. Hierzulande ertrinken jährlich Hunderte in Nord- und Ostsee, in Flüssen, Seen und Badeanstalten, Tendenz steigend. Kümmert es unsere linken Humanitätsapostel? Legen Sie die DLRG-Prüfung ab. Leisten Sie freiwillige Einsätze an deutschen Badestränden. Auch bei den Seenoteinsätzen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sucht man sie vergebens. Sie werden erst wach, wenn Flüchtlinge im Mittelmeer angeblich in Gefahr geraten. Was hier in Deutschland passiert, interessiert sie nicht. Wie sagte doch gleich Martin Luther in seinen Tischreden, wörtlich: In einem Wegelagerer und in einer Hure ist mehr Barmherzigkeit als in einem Heuchler. Und wir sind von Heuchlern umgeben. An Heuchelei grenzt auch die Merkel'sche Zauberformel Bekämpfung der Fluchtursachen. In Wirklichkeit läuft die praktische Politik aufs Gegenteil hinaus, Stichwort Fachkräftemangel. Um ihn zu beheben, brauchen wir angeblich umfangreiche Menschenimporte aus Afrika und Asien. Will man uns denn ernsthaft einreden, dass es den Herkunftsländern dient, also die Fluchtursachen beseitigt, wenn man diesen Ländern die dort benötigten Fachkräfte entzieht? Entweder die taugen etwas, meine Damen und Herren, dann werden sie in ihrer Heimat dringend zum Aufbau der Wirtschaft benötigt, oder sie taugen nichts, dann mit Verlaub mögen sie bleiben, wo der Pfeffer wächst. Merkels Politik ist nicht nur für Deutschland verheerend, sie schadet fundamental auch der europäischen Zusammenarbeit. Immer wieder wurde früher, Sie können sich doch erinnern daran, immer wieder wurde vor einem deutschen Sonderweg gewarnt. Er galt schon als Vorstufe eines Dritten Weltkriegs. Brav sollten wir im westlichen Geleitzug bleiben und keinen unserer Nachbarn vergrätzen. Und jetzt? Dank Merkel und ihresgleichen sitzt Deutschland zwischen allen Stühlen, völlig orientierungslos. Und das nicht nur in der Flüchtlingspolitik. Das Motto scheint zu lauten: viel Feind, viel Ehr. Wir schimpfen auf nahezu alle. Die Russen, die Amerikaner, die Chinesen, die Polen, die Ungarn, die Tschechen, die Österreicher, die Italiener. Habe ich jemanden vergessen? Ach ja, die Engländer. Die haben sich aus der EU verabschiedet und das scheint problematischer zu sein als etwa 1990 die Herauslösung der baltischen Staaten aus der Union mit Moskau. Da sehen wir, wie weit wir es mit der EU bereits gebracht haben. Es war ganz einfach, der EU beizutreten, aber es ist fast unmöglich, sie wieder zu verlassen. Überall auf der Welt sind deutsche Politiker und Journalisten mit erhobenem Zeigefinger unterwegs. Als moralische Oberlehrer. Verständnis für andere, null. Und ausgerechnet diese Leute bezeichnen deutsche Patrioten als ausländerfeindlich, obwohl wir im Verlauf unserer Geschichte immer mit ausländischen Kräften zusammengearbeitet haben, Menschen, die auf der gleichen Wellenlänge gesendet haben und noch immer senden, wie wir auch. Aber unsere Etablierten und ihre Journalie, sie machen alles nieder, was sich nicht linksliberalistisch gebärdet, man könnte auch wieder sagen, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Da las ich dieser Tage in der Zeitung, dass Heiko Maas die Amerikaner gewarnt habe, rote Linien zu überschreiten. Heiko Maas, der Spargeltarzan aus dem Saarland. Normalerweise erspare ich mir solche Zuschreibungen, weil sie nicht sonderlich sachlich sind. Aber in seinem Fall ist das berechtigt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgefallen ist, der Mann kauft sich immer das Sakko eine Nummer kleiner, damit er selber eine Nummer größer wirkt. Hier korrespondiert das Äußere mit dem Inneren. Dieser Mann, der erhebt Ansprüche, Forderungen, die seiner einfach nicht angemessen sind und die deutsche Politik nicht förderlich sind. Der Mann ist jetzt, er war vorher Justizminister, hat ein unsägliches Zensurgesetz erlassen, um das Internet nach eigenem Gusto formatieren zu können. Jetzt ist er Außenminister und was macht er? Er sucht nicht etwa Freunde für deutsche Positionen, sondern mal legt er sich mit den Russen an, mal legt er sich mit den Amerikanern an, mit den Italienern legt er sich an und die Österreicher, die mag er schon gar nicht, weil dort eine neue Regierung ist. Nein, eine solche Politik entspricht nicht unseren Vorstellungen und hat noch nie unseren Vorstellungen entsprochen. Manchmal kann man auch lachen, wenn Leute wie Maas etwa rügen, dass in Polen die Parlamentsmehrheit über die Besetzung der Obergerichte bestimmt. Als ob es in Deutschland anders wäre. Oder es wird beklagt, dass Putin im russischen Fernsehen häufiger vorkommt als die Damen von Pussy Riot. Täusche ich mich oder sehen wir im deutschen Fernsehen nicht auch Merkel und Steinmeier etwas häufiger als etwa Pegida oder die Identitären von der Gesellschaft für freie Publizistik ganz zu schweigen? Unablässig fliegen Steine aus dem Glashaus, werden unterschiedliche Maßstäbe angelegt. Merkt man seine eigene Doppelmoral gar nicht mehr oder hält man das Publikum für so töricht, dass es auf jede Heuchelei unkritisch hereinfällt? Zuweilen macht sich auch Schizophrenie bemerkbar. Da liest und hört man über den US-Präsidenten eine Unflätigkeit nach der anderen. Er sei kriminell und verlogen, unberechenbar und geisteskrank. Die Süddeutsche Zeitung, um sie nochmals zu zitieren, die Süddeutsche Zeitung bezeichnete den US-Präsidenten wörtlich als Strolch. Jüngster Vorwurf: Er sei Handlanger der russischen Mafia und wasche deren Geld. Zugleich aber buhlt man um seine Zuneigung, erwartet von ihm militärischen Schutz, wünscht letztlich gar, dass er notfalls auf den roten Knopf seines Atomkoffers drückt. Man kann ja Trump mögen oder auch nicht, aber jemanden zum Idioten zu erklären und ihn gleichzeitig als Sicherheitsgaranten in Anspruch zu nehmen, wie verrückt ist das denn? Peter Deust hat schon darauf hingewiesen, dass ich nie ein großer Transatlantiker war. In unzähligen Artikeln und Reden habe ich mich, aber wer bin ich schon, für ein neues europäisches Sicherheitskonzept ausgesprochen, unter Einschluss Russlands. Und deshalb durfte ich 1998 in Moskau in der Staatsduma vor dem geopolitischen Ausschuss sprechen. Und ich fragte die russischen Politiker, die dort versammelt waren, wie sie denn ausgerechnet auf mich gekommen sind, denn ich hatte damals das Europäische Parlament ja schon verlassen. Und da antwortete man mir, sie hätten geschaut, ob es im Deutschen Bundestag oder im Europaparlament einen geopolitischen Ausschuss gibt, ein Äquivalent zum russischen geopolitischen Ausschuss. Nein, und da sagten sie, das ist ja erstaunlich. Die Deutschen und die Westeuropäer wohl generell, die haben überhaupt gar kein geopolitisches Denken mehr. Obwohl Geopolitik eine der entscheidenden Weichenstellungen der Zukunft beinhaltet. Also hat man gesagt, dann nehmen wir halt den Neubauer, der repräsentiert zwar keinen geopolitischen Ausschuss, aber vielleicht hat er was Interessantes zu sagen. Also, mich kann man keiner sonderlichen US-Nähe verdächtigen, aber eines wollte ich mir nie vorstellen. Und ich glaube, auch Sie, die Sie hier sitzen, wollten sich das nie vorstellen, dass nämlich Deutschland wieder einen Zwei-Fronten-Krieg führt. In diesem Fall einen politischen Zwei-Fronten-Krieg führt, einerseits gegen die USA, andererseits gegen Russland. Das ist uns in der Geschichte noch nie bekommen. Und wenn man dann auch noch Fronten im Süden aufmacht und vielleicht eines Tages auch noch eine Front im Norden, weil ich habe gerade dieser Tage gelesen, dass die rechtsgerichteten Schwedendemokraten laut Umfragen bei der nächsten Wahl in Schweden einen gewaltigen Erfolg einheimsen werden. Also dann hätten wir schon einen Vierfrontenkrieg. So etwas konnte ich mir auch politisch, militärisch sowieso nicht, auch politisch nie vorstellen. Also, wenn schon, liebe Freunde, NATO, dann bitte in Konkordanz mit deren Führungsmacht. Oder aber die Alternative, eine gesamteuropäische Lösung, die man aber nicht in Gegnerschaft zu Russland erreichen kann. So jedenfalls die geopolitische Logik. Nun hören wir auf allen Gebieten immer wieder, es sei ja alles so fürchterlich kompliziert und so komplex, dass man keine einfachen Antworten geben dürfe. Wir als Populisten sind natürlich die Lieferanten einfacher Antworten, weil wir so ein simples Weltbild haben, und unsere politischen Gegner, das sind Menschen, die die Dinge wirklich durchdringen und die deshalb berufen sind, die Zukunft zu gestalten. Also, ich muss in einem Punkt recht geben, manche Dinge werden immer komplizierter und komplexer, und es wird kompliziert in einer Welt, in der die Zahl der Geschlechter permanent zunimmt. Und so mancher nicht mehr weiß, ob er Männchen oder Weibchen ist oder etwas ganz anderes und welche Toilette er zu benutzen hat. In der Tat, das ist fürchterlich kompliziert und auch komplex. Das übersteigt selbst meine Fantasie. Durch Bundestagsbeschluss wurde kürzlich ein Geschlecht namens divers eingeführt. Divers, neben männlich und weiblich. Divers bedeutet verschieden. Verschieden, nicht im Sinne von tot, sondern unterschiedlich. Und wie lautet dann das Substantiv von divers? Ja, so könnte man sagen. Ein Diverser? Das Wort Diversant ist schon vergeben als kommunistisches Synonym für Saboteur. Also ein Diversant kann es nicht mehr sein, aber ein Diverser. Wie gesagt, es wird immer kompliziert, so kompliziert, dass der gesunde Menschenverstand zuweilen auch setzt. Auch kann man schon ins Grübeln kommen, wenn jetzt aus der französischen Verfassung das Wort Rasse getilgt wurde. Ein Plan, der auch für Deutschland vorliegt. Das Wort Rasse getilgt wurde mit der Begründung, es gebe gar keine Rassen. Aber allenthalben Rassismus. Ein Rassismus ohne Rassen, das ist in etwa so wie Alkoholismus ohne Alkohol. Und Anti-Amerikanismus ohne Amerikaner und Islamismus ohne Islam. Man lernt immer wieder etwas dazu, nur nicht immer etwas Sinnvolles. Und dahinter steckt der irrsinnige Gedanke, der ist ja nicht neu, dass alle Menschen gleich seien. Viele Leute können mit dem Begriff gleich schon nichts anfangen. Was ist eigentlich gemeint mit gleich? Gleichartig, gleichwertig, gleich, was heißt gleich? Die Menschen sind unterschiedlich und nicht nur die Menschen. Vielleicht mal folgendes Beispiel. Sie gehen in ein Zoofachgeschäft und wollen einen Vogel kaufen. Dann sagen sie zur Verkäuferin, ich möchte einen Vogel haben. Dann wird die Verkäuferin sagen, ja, was für einen Vogel? Ein Wellensittich, ein Papagei, eine Brieftaube. Es gibt ja viele Möglichkeiten, einen Vogel zu erwerben. Und dann würden Sie sagen, wieso? Gibt es da Unterschiede zwischen den Vögeln? Dann wird die Verkäuferin zu Ihnen sagen, wissen Sie was, Sie brauchen gar keinen Vogel mehr, Sie haben schon einen. Und so ist es natürlich auch bei den Menschen. Natürlich gibt es unterschiedliche Menschen und Menschengruppen. Das ist keine Frage der Wertung. Das ist einfach eine Frage, die Unterschiede zu erkennen. Es ist immer so viel die Rede davon, die Menschen wollen zu ihrer Identität zurückfinden, die Menschen wollen zu sich selbst finden. Ja, ich kann ja nur feststellen, wie die Dinge um mich selber stehen, wenn ich sie mit anderen zu vergleichen vermag. Erst aus dem Vergleich ergibt sich eine Position. Wie in der Politik, also ich kann Mitte nur definieren, wenn es Linke und Rechte gibt. Gäbe es Linke und Rechte nicht, dann gäbe es auch keine Mitte. Und so ist es bei den Menschen und den Menschengruppen genauso. Es gibt diese Gruppen und es gibt jene Gruppen und das muss nicht etwas mit einer Wertung zu tun haben. Und ich will Ihnen sagen, auch wenn das lustig ist, dieses Vogelbeispiel, in Wirklichkeit ist die dahinterstehende Gesinnung, die ist lebensgefährlich. Die ist lebensgefährlich, weil nämlich die Menschengruppen, bisher als Rassen bezeichnet, so unterschiedlich sind, dass es eine ethnische Medizin gibt. Jeder von uns weiß, oder ich gehe davon aus, dass Sie das wissen, dass zum Beispiel Japaner und andere Südostasiaten auf Alkohol ganz anders reagieren als der normale Mitteleuropäer. Wir haben neuere Forschungen vorliegen aus den USA, dass Schwarze auf gewisse Herzmedikamente ganz anders reagieren als Weiße. Das ist kein Hokuspokus, sondern das ist wissenschaftlicher Erkenntnisstand. Das heißt, wer von einer Gleichheit aller Menschen ausgeht, der verweigert sich wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und wenn er dann noch sagt, ja auch an der Universität darf die Ungleichheit nicht mehr gelehrt werden, der versperrt den Weg zum medizinischen Fortschritt. Linkerseits ist man offenkundig bemüht, mit Orwellschem Neusprech das Denken der Menschen zu verhunzen. Darin liegt freilich auch ein indirektes Eingeständnis, dass man mit der herkömmlichen Wortwahl und mit dem tradierten Wissen nicht mehr weiterkommt. Unsere politische Linke ist wieder einmal in der Defensive, wie schon 1990, als der Sowjetblock zusammenbrach. Prompt flüchtet man wieder aus der bitteren Realität. Wörter müssen verschwinden und durch neue ersetzt werden. Es reicht unseren Linken nicht mehr, den Kopf in den Sand zu stecken. Sie stecken sich auch noch den Sand in den Kopf. Sand in Form verlogener Begriffe und manipulierter Sprachregelungen. Selbst sogenannte Qualitätsmedien, das als letztes Vergleichsbeispiel, meine Damen und Herren, selbst sogenannte Qualitätsmedien leisten sich kuriose Umschreibungen. Kürzlich las ich über eine Vergewaltigung in Nordrhein-Westfalen. Die Täter seien deutsche Staatsbürger bulgarischer Herkunft. Ein paar Zeilen später hieß es, die deutschen Staatsbürger bulgarischer Herkunft hätten Romani gesprochen. Also weder Deutsch noch Bulgarisch. Früher hätte man so einen sprachlichen Umweg nicht gemacht, sondern hätte die Täter schlicht und einfach Zigeuner genannt. Man hätte jetzt auch Roma sagen können, wichtiger aber war der Journalie der Hinweis auf die deutsche Staatsbürgerschaft. Fragt man nach den Motiven solcher Sprachakrobatik, heißt es, man wolle keine Vorurteile schüren gegen die ethnische Gruppe der Täter. Aha. Aber wenn man Kriminelle als deutsche Staatsbürger apostrophiert, dann kommt niemand auf die Idee, dass dies dem Ansehen deutscher Staatsbürger schaden könnte. Und zu allem Überfluss werden solche Schandtaten dann nicht unter Ausländerkriminalität verbucht, sondern auf dem Verbrechenskonto der Passdeutschen. Wie heißt es doch so schön? Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Liebe Freunde, lassen Sie mich zum Schluss kommen. Mehr denn je ist es nötig, den vielen Fake News Fakten entgegenzusetzen. Denn der politische Wandel, der sich in vielen Ländern allmählich vollzieht, stößt auf den erbitterten Widerstand derer, die ihre Macht nicht verlieren wollen. Hetze und Diffamierung nehmen zu und jeden Tag werden neue Zeitungsenden zu Wasser gelassen. Wir alle sind aufgefordert, im Rahmen unserer Möglichkeiten Widerspruch dort anzumelden, wo sich Unwissenheit und Lüge bemerkbar machen. Zuweilen erschien uns dies ja als Sisyphos-Arbeit. Heute sehen wir, dass steter Tropfen den Stein gehöhlt hat und dass in beträchtlicher Zahl Menschen nachgewachsen sind, die unsere Wertvorstellungen und unsere Zielsetzungen teilen. Wir hatten dies immer gehofft, deshalb haben wir gearbeitet, deshalb haben wir unter widrigen Umständen gekämpft. Und jetzt sehen wir, es ist schon gesagt worden, die Saat trägt Früchte. Für mich, liebe Freunde, ist dies nach 45 Jahren des Schreibens und Redens eine beglückende Erkenntnis. Und aus dieser beglückenden Erkenntnis heraus möchte ich mich nochmals für den Preis bedanken und ich möchte mich ganz besonders herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie mir wieder einmal Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Dankeschön.